Ich nehm den Stift in die Hand und schmier Gedanken auf Papier, denn sie kochen gerade über und fühl diesen Drang in mir. Ich muss es niederschreiben, verdrängen hat nicht funktioniert. Die SMS in der Nacht, ich hab sie ignoriert. Es war nachts und hab grad keinen Bock gehabt. Den ganzen Abend gesoffen, einfach nur Bock auf Schlaf. Ich hab es ignoriert, es war ja auch schon spät. Am nächsten Morgen nachgesehen, es war die Frau von Dad. Rief zurück und sie fluchte ins Phone. Schrie mich an, Marco, schäm dich, was bist du für ein Sohn? Ich war geschockt, doch erriet an ihrer Reaktion. Irgendwas war passiert, Intensivstation. Fritz, nein, mich traf grad der Blitz. Was für eine Nachricht, wie ein Schlag ins Gesicht. Ich war baff, nahm mein Bike, radelte los. Immer dieselbe Frage in meinem Kopf, was ist nun grad mit Vater los? War in Rekordzeit dann da und mir blieb die Spucke weg, als ich Vater da liegen sah. Ich hab's gleich gesehen, so unter uns an dieser Maschine, die ihm Luft in die Lunge pumpt. Vera, seine Frau, stand am Bett und ich hab mich geschämt, zu spät, zu faul für eine SMS. Ich hab mich schlecht gefühlt, ich sah sie an, sagte, es tut mir leid, bin zu spät, und ich nahm sie in den Arm. Ich fragte dann, was passiert war, sie stammelte irgendwas, nur so ein Wirrwarr, nur so ein Kauderwelsch. Ich hab gespürt, sie weint, und grad in dem Moment kam ein Arzt zur Tür hinein. Ich fragte ihn, können Sie mir Näheres sagen, er sagte, akutes Leber- und Nierenversagen. Als sie kamen, hätten sie alles probiert und so. Doch nach 5 Minuten ohne Atem war das Hirn dann tot. Da war jetzt nichts mehr in seinem Kopf, er war obenrum tot. Und ich betete zu Gott, was sollte ich tun, sagte zum diensthabenden Arzt. Es wäre auch sein letzter Wille, bitte stellen Sie die Maschinen ab. Ich war leer, war umgeben von nichts und schwieg, nein, ich redete nicht. Hielt seine Hand, fühlte seinen letzten Schritt, wie mit jedem Atemzug sein Körper aus dem Leben glitt. Der letzte Atemzug, jetzt war es wirklich aus. Doch das Gute, du sahst auf einmal so friedlich aus. Wenn ich dran denk, Fritz, ich kriege Gänsehaut. Deine kalten Hände in mein, jetzt war Ende aus. How I feel it so hard to explain it in the right words. I pray to express what I feel in the right words. Dein Leben war ein einziger Kampf, dank deinem Kollegen Alkoff, dein einsamer Mann. Ich denk grad dran, flieg in Gedanken zurück, dass wir uns nochmal trafen, empfand ich echt als ein großes Glück. Dass wir nochmal ein bisschen geredet haben über früher heute, weil wir uns selten gesehen haben. Nun liegst du hier vor mir, nun ist alles vorbei, ich kehr zurück in die fast vergessene Zeit. Ich war ein Kind, nein, ich kannte dich nicht gut, Pa, doch hatte Angst, wenn du abends angerufen hast. Es ist lange her, Jahre an und dazu mal, doch es ist Tatsache, tut mir leid, so war's nun mal. Der scheiß Alk hat dir so vieles verbaut, nahm dir alles, die Kinder und er nahm dir auch die Frau. Zu oft bist offen, aggressiv, meistens scheiße drauf, den ganzen Tag in der Kneipe und dann breit nach raus. Sorry, Pa, nochmal hat's richtig gemacht. In dem Moment ganz einfach nur an die zwei Kinder gedacht. Nein, so konnte es nicht weitergehen. Aggressiv, meistens Hacke, konntest nicht aufhören und sie so nicht weitermachen. All das geht mir durch den Kopf, deine Hand wird kalt. Immer kälter und Gedanken ziehen an mir vorbei. Seh uns beiden, wie wir damals vorbeikamen. 18 erste Karre und jetzt seh ich dein Leichnam. Ich weiß es noch, ich dachte, mich trifft der Schlag. Abgemagert deine Bude, sie war eher ein Verschlag. Unten geparkt, nur umgeben von Ex-Knackis, komplett drauf, aggressiv, das Leben komplett asi. Dein einzig treuer Freund, dein Schäferhund, den Namen vergessen, mit dich im Wissen, nicht gäb was drum. Ich hab die Bilder vor Augen, du sahst gebrochen aus, in deinem Leben voller Frust kam selten mal Hoffnung auf. Ehrlich, Fritz, hab es gehasst, wenn du breit warst und nicht nur leicht, immer so viel wie gerade noch reinpasst. Ich war selber nicht im Rein mit mir und meiner Welt, ich konnte dir nicht helfen, waren beide auf uns alleine gestellt. Ich sehe gerade diese Bilder. In meinem Kopf läuft ein innerer Film ab. Spul zurück, bleib stehen. Fritz, ich hätte dich gern nur einmal noch lebendig gesehen. Damals, der Kontakt brach dann ab. Nach 2 Jahren riefst du an, sagtest, hättest es geschafft. Ich war baff, sagtest, hättest es bereut. Hättest Arbeit, hättest einen Job, in einem Shop bei einem Freund. Wir zwei haben uns damals echt gefreut für dich. Ela und ich kamen vorbei und wir waren stolz auf dich. Schön zu sehen, du hattest wieder ein Ziel. Wolltest raus aus dem Suff, nächster Plan, Therapie. Du wolltest aussteigen, Paps, endlich rauf auf den aufsteigenden Ast. Wolltest all die Scheiße hinter dir lassen. Nach einem halben Jahr kam er dann wieder, der Griff zu den Flaschen. Ich hab gehört, du hast die Wohnung verloren. Dir wurde die Basis genommen, der Sog begann dann von vorn. Wieder Korn und Bier, ohne Wohnung, voll im Arsch. Ich hab mich durchgefragt, keiner wusste, wo du warst. So schnell du kamst, warst du auch wieder weg. Das ist kein Vorwurf, ich weiß, dir ging schlecht. Könnt ihr nicht helfen, war ja selber voll im Arsch. Du zu eingeschworen auf Falk, warst dein Leben lang am Glas. Konzentrierte mich auf mein eigenes Leben, hatte einiges doch selbst zu meistern, einiges zu regeln. Kam nicht klar mit dem Rauswurf zu Haus, früh auf mich allein gestellt. Irgendwann nach Jahren ein neues Lebenszeichen, ein neuer Anruf, sagtest, wolltest reden, zeigen, was passiert ist. Du warst erstaunlich frisch, am Telefon sagtest, Junge, du glaubst es nicht. Hab ne neue Frau, sie letztens kennengelernt, ihr Name Vera, sie hätte Lust euch mal kennenzulernen. Wir sollten rumkommen, wolltest uns vorstellen, und seh ne neue Frau, konntest mir kaum vorstellen. Die kam rum und was ich dann sah, fand ich irgendwie skurril, ich dachte nur, was für ein Paar. Ehrlich witzig, hab mich echt gefreut, doch auch gemerkt, dass die Liebe tiefen Sprit ersäuft. Gelallt schon um 12 Uhr mittags, Vera ebenfalls. Essen nebensächlich, Hauptsache Sprit an Hals. Es kommt gerade hoch, ich kann nicht schweigen. Die Hand schreibt blind aufs Blatt, wenn Gedanken kreisen. Ich zuck in dieselbe Stadt, schau. Ich konnte sehen, wie dein Körper immer weiter abbaut. Mit jedem Tag, jeder Woche, jedem Monat mehr. Sag, es würdest nicht mehr trinken, wo kam dann die Fahne her? Mehr trinken als andere, wow, der einzige Spiegel, die saufende Frau. Hab mich damit abgefunden, froh, dass wir uns trafen, hoffe, wir uns doch mal sehen, es sind noch viele Fragen offen. How I feel it's so hard to explain it in the right words. I pray to express what I feel in the right words. How I feel it's so hard to explain it in the right words. I pray to express what I feel in the right words.